ein neuer Tag. Die Wärme, wie Tiere im Kälteschlaf. Höre in der Küche die Träume. Zu wenig Zeit. Worte durch Maschinen. Musik erklingt. Popmusik, die perfekte Illusion. Ein neuer Tag. Zu wenig Zeit.